mein bester Freund, fast so wie ein Bruder. Unser jungen Mut verließ uns nie. Schon mit unseren Rollern hatten wir's geschafft. Keiner hat es je gegen uns gewagt. Die Rollen wurden getauscht gegen ein schnelleres Rad. In den Sätteln spürten wir schon die große Macht. Und dann kam die Mopeds, das war fast perfekt. Hundert.